Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Добрый вечер, и якшамлар, мусвар. Агитн овнт. Guten Abend bei Nachttaxi. Der Taxler heißt wie immer Martin Aue. Heute hören Sie die Erzählung Die kleine Manje von Abraham Moshe Fuchs, der in den 20er Jahren zu der kleinen Gruppe jüdischer Literaten und Literatinnen in Wien gehört hat. Übersetzt hat den Text Thomas Soxberger. Außerdem zwei Gedichte von Mendel Neugröschel, aus dem Jiddischen übersetzt von Gabriele Kohlbauer-Fritz. Die Musik kommt hauptsächlich von den Barry Sisters. Sie sind als Clara und Minnie Bagelmann Mitte der 20er Jahre in New York geboren worden und sind ab den 40er Jahren mit jiddischen Swing-Nummern aufgetreten. In den frühen 60ern waren sie auch in Deutschland in den Hitparaden. Dann gibt es noch zwei jiddische Kampflieder zu hören. Hey, hey, Daloi Polizei ist ein Lied der russischen Anarchisten und heißt natürlich Nieder mit der Polizei. Leider weiß ich nicht, wer die Aufnahme gemacht hat. Und am Schluss die Klezmatics mit einem Lied, das Schmerke Kaczerginski in den 20er Jahren für die wöchentlichen Demonstrationsmärsche in Wilna geschrieben hat. Es heißt, Tates Mames Kinderlech bauen Barrikaden, also die Kinder von Papa und Mama bauen Barrikaden. Bis die Ketzerle bereug ist, in Wusche gehst, die Ruhe los, die Nuss. In Äpfel willst du ihr wissen, mein Jiches, bin wann in der Stamme reus. Mein Tate is a Schmarrwosnick, wo in die Mami kommt, wird Fisch in Mark. Wo in mein Bruder is a Katjoschnick, so unser alle sein Gesinnt in Starr. Die Ketzerle bereug ist, im Busche gehst, der Rucke los den Nuss. Die Menschen willst dir wissen, mein Jich ist, bin wann in der Stamme reus. Der Vetter ist gestanden in die Roggen, wo in die Bobe ein Händler ging gas. In ein Bruder sitzt in das Drogen, in die Schwester trollalala. Farbuche bist die also jung geblusen, ich bei doch kim zu mir a reinen Stieb. Oi Buche zeug dir Blusen wie die Husen, weiß doch Buche, hab dich also lieb. Sie seine Ketzerle auf mir bereuges, in Gischen nicht darauf gelost die Nuss. Weil die weiß den ganzen mein Jich ist, bin wann in ihr Stamm. Doch bin wann in ihr Stamm. חושבים ואני נרשתם Will dir sagen, ich gleich zu Herrn, als die sollst mir Liebe erklären. Wenn dir jetzt mit die Augen wollt ich mit dir geflogen, wie die willst, sagt mich nicht. Und wenn die hast, da willst alle Sechel. Und wenn die weißt, ein arischen Schmechel. Wenn die tanzt wie ein Indianer bist, da viele Galizianer, so gilt es hart mich nicht. Bei mir bist du schön, bei mir hast du kein, bei mir bist du einer auf der Welt. Bei mir bist du gut, bei mir hast du it, bei mir bist du teuer auf dem Geld. Viel schöne Jünglich Nehmen mich in den See alle Ois geblieben Hab ich nur dir Bei mir bist du schön Bei mir hast du kein Bei mir bist du einer auf der Welt Bei mir bist du schön Bei mir hast du kein, dir bist einer auf der Welt. Bei mir bist du gut, bei mir hast du it, bei mir bist du teuer auf dem Geld. Viel schöne Jünglein, sie haben schon gebaut, nehmen mich in Binsen. Bei mir bist du einer auf der im Schandhaus, Gelächter hilcht, schreit, klingt, singt, blinkt das Glas, fällt, zerbrecht sich, schallt. Söllner tanzen, Söllner schreien, mit die Säunes in die Reihen, springen, singen, a Syphilis-Gesang, Gelächter schallt, klingt der Klang. Dort der junge Säune tanzt, singt, Da ein Alte sitzt, winkt, Tempeäugen, blasse Augen, eingebeugen. Ausgedarrte, kranke Brist, der Stoch im Herzen weh, hust, spät Blut. Und die Junge hat noch Glück, tanzt mit Söllner auf der Brick, Fenster klirrens, Klappen fies. Lieder ausgelassen schallen, syphilitisch schwitzen fallen von der krätzig Ponem, Lachen wie Kravonem, ha, ha, ha, krummen sich die Lippen ein, Gelächter, Säunes, Wein. Und in Winkel sitzt der Teut, mit die weiße Zähne kritzt, blitzt, und er spielt der scheurig Liedl auf'm alten Fiedel, tralala, tralala. alle Herren mit Gefiels, Gespiel, tanzen sie ja noch dem Klang mit Gesang, tralala, tralala. Blut ims Herz stecht, beißt, mat, miet, und erteut in Winkel spielt, alles tanzt vermellig, miet, still, wie das alte Fiedel will, wie es heißt, sein Spiel. So eines Sellner mat und miet, so scheurig Lied, haschrecklich, komm, vergissen mit dem Wein, dem Pein. Alles, alles, was er mit, es glivert einer jedes Glied. Und der Teut in Winkel spielt, auf dem Fiedel das Lied. Und er zieht zu sich und zieht, zieht. Im Hurenhaus, Gelächter lärmt, schreit, klingt, man singt, es blinkt das Glas, es fällt, zerbricht, zerschellt. Soldaten tanzen, Soldaten schreien, mit den Huren Ringelreihen, springen, singen, Syphilisgesang, Gelächter schallt, klingt ein Klang. Dort eine junge Hure tanzt, singt, da eine alte sitzt, winkt. Stumpfer Blick, blasser Blick, fällt in sich zurück. Verdorrte, kranke Brust, ein Stich im Herzen, weh, gehust, speit Blut, und die Junge hat noch Glück, tanzt mit Soldaten auf der Brück, Fenster klirren, Füße stampfen. Lieder ausgelassen schallen, syphilitisch Witze fallen, aus einem krätzigen Gesicht lacht es totenkräberisch. Ha, ha, ha, krümmen sich die Lippen ein. Gelächter, Huren, Wein. Und im Winkel sitzt der Tod, der mit weißen Zähnen knirscht, blitzt. Und er spielt ein schaurig Liedel auf der alten Fiedel. Tralala, tralala, alle hören mit Gefühl dieses Spiel, tanzen nach dem Klang mit Gesang. Tralala, tralala, plötzlich das Herz sticht, beißt, matt, müd, und der Tod im Winkel spielt, alle tanzen langsam, müd, still, wie die alte Fiedel will, so geht das Spiel. Soldaten, Huren, matt, müd, welch Schauerlied, ha, schrecklich, komm, ertränk im Wein die Pein, alles, alles so sehr müd, steif und starr wird jedes Glied. Und der Tod im Winkel spielt auf der Fiedel das Lied. Und er zieht zu sich und zieht, zieht. Ein bisschen Sinn, ein bisschen Reigen, na du je Gott den Kopf zu legen. Gesinnt, kann man glücklich sein. A schicha Sock, a Kleid und Lattes in Käschene, a drei, vier Slattes, a wie gesinnt, kann man glücklich sein. Die Luft ist frei, war je gleich, die sind sie schein, war je. A bissl Fried, a bissl Lachen, a Bull mit Freund, Schnäpsel machen, a wie gesinnt, kann man glücklich sein. Einer sieht das Schieres, einer sieht Gewehres, einem in die ganze Welt. Einer meint, das ganze Glück hängt nur auf Geld. Soll alle siechen, soll alle kriechen, nur ich tracht bei sich. Ich darf du's auf Kapures, weil du's Glück steht bei mein Tier. A bisschen Sinn, a bisschen Regen, mit dem Kopf zu legen. A wie gesinnt, kann man glücklich sein. Ha, so, ha, so. Ah, sind Pädchen mit. Leid ist, Leid ist, hab ich gesinnt, kein mein Glückler sein. Die Luft ist frei, fahr jeden gleich. Die Sinn, sie scheint, Ure oder reich, reich. Hab ich so Freda, hab ich so Lachen, aber das Schnitzel machen, hab ich gesinnt. Is mein glücklich nur gesinnt, is mein glücklich hab ich gesinnt, kein mein glücklich sein. Rührig herumtänzelnd, mit roten Hitzeflecken auf den blassen, ausgezehrten Wangen, beginnt Manje des Abends nach einem schweren Arbeitstag in der Nähereiwerkstatt, sich um ihren eigenen kleinen Haushalt zu kümmern. Routiniert und tüchtig wie eine richtige Hausfrau, so ist sie in der engen, finsteren Wohnung zugange, und das mit einem solchen Eifer, als ob sie mit ihren müden, abgearbeiteten Händen, die bereits an verdorrte Zweige erinnern, geheime Energien mobilisierte und ihren kleinen, abgearbeiteten Körper so etwas wie eine feurige Kraft durchströmen würde. Sie räumt auf und wischt auf, sie wäscht, flickt und bügelt Kleider und Wäsche, sie springt herum mit Besen und Putzfetzen, klettert auf den Stuhl, kehrt und wischt Staub, putzt den Spiegel mit den blinden Flecken, verziert die verblichenen Bilder an den Wänden mit bunten Papierblumen und Bändern, sie deckt das kleine Tischchen mit einer Serviette und stellt sogar ein Wasserglas mit einer roten Blume hin, die einen Anschein von Gemütlichkeit in das trübselige, finstere Zimmerchen bringt. Nachdem Manje sich ganz gewaschen hat, den welken Kopf inbegriffen, kämmt sie sich, zieht ein sauberes Kleid mit weißem Kragen an wie zu Ehren des Schabbes und bleibt müde und untätig bei dem kleinen Tischchen sitzen, den nachdenklichen Blick wie in eine nebelhafte Vergangenheit entschwundener Tage und Jahre gerichtet. Sore Biene, die mit Manje zusammen das Zimmerchen bewohnt, hat sich auch schon gewaschen und sauber angezogen. Sie sitzt auf ihrer Seite des Tischchens, den verschatteten Kopf unter den gelben Lichtschein der elektrischen Lampe gesenkt, liest sie ein Buch, in schwerer Stummheit, wie jeden Abend, wenn sie von ihrer Näharbeit nach Hause kommt. »Hören Sie, Biene«, sagt Manje mit leiser Stimme, voll kindlicher Sehnsucht, »heute ist Freitagabend. Ich hatte den Schabbes zu Hause so gerne. Mein Vater war ein armer Handwerker, ein Hutmacher. Die ganze Woche haben alle im Haus gearbeitet, alle Kinder, die Brüder und Schwestern und die Mutter auch. Von ganz in der Früh bis spät nachts im Licht der Petroleumlampe sind wir am Tisch gesessen und haben aus Stoff Hüte genäht und haben kaum was verdient. Wir haben Graupengrütze mit Kartoffeln gegessen, Hering mit Brot, Tee getrunken. Der Vater war ein schwacher Mann, er hatte ein Lungenleiden. Er atmete ständig schwer, hustete in die Staubwolken, hatte tränende, entzündete rote Augen und spuckte Blut. Aber wenn die schwere Arbeitswoche zu Ende war, war die Wohnung ordentlich aufgeräumt und wir waren alle gewaschen und ordentlich angezogen. Die Mutter sprach fromm den Segen über die Kerzen und die geputzten Messingleuchter funkelten auf dem weißgedeckten Tisch mit der duftenden Challe. Und wenn der Vater im neuen weichen Hut mit den herausgeputzten Brüdern nach dem Gebet aus der Synagoge zurück war, sang er fröhlich das Gebet, machte Kiddusch und ließ Mutter und die Kinder vom Kiddusch-Schnaps probieren. Er war stark und bitter und brannte im Hals. Es verschlug mir den Atem und ich musste lachen. Man aß Fisch mit Challe, heiße Nudeln und Hühnersuppe und Fleisch und süßes Pflaumenkompott. In der ganzen Wohnung war ein heller Freudenschein und mir war so wohl ums Herz, dass ich singen und tanzen wollte. Aber alle Schabbes und Feiertage ging ich in den Arbeiterverein bei uns im Städtchen mit den Genossen und Genossinnen. Wir diskutierten, redeten und sangen viel und lasen Bücher, verteilten rote Proklamationen. In dem Wäldchen, wo wir uns geheim trafen, organisierten wir einen Streik, gründeten ein Komitee und bereiteten die Revolution vor. Ich war jedes Mal in einen anderen Burschen verliebt, aber ich habe es nie jemandem gesagt. Dann, als der Vater gestorben ist, wollte ich nach Amerika fahren. Man hat mich aber nicht aufs Schiff gelassen, weil der Doktor entdeckt hat, dass ich lungenleidend war, und ich sollte warten, bis ich mich ausgeheilt hätte. Ich bin mit der Bahn bis Wien gefahren. Ich kannte hier niemanden und ich hatte kein Geld. Ich war müde und hungrig. Ich hatte nirgendwo eine Möglichkeit zum Übernachten und ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte und was ich tun sollte. So bin ich also den ganzen Tag in einem Park auf der Bank gesessen und habe geweint, weil ich Heimweh hatte und mir sehr traurig zumute war. Am Abend hat sich ein fremder Mann neben mich auf die Bank gesetzt. Er hat mich sehr verständnisvoll ausgefragt, wer ich bin und was ich hier mache. Danach hat er mich mit süßen Worten überredet, dass ich mit ihm gehen solle. Er wird mir ein Zimmer in einem Hotel mieten und für mich bezahlen, damit ich wo schlafen könne. Ich habe ihm geglaubt. Ich dachte, er sei einfach ein guter Mensch, der Mitleid hat mit mir. Aber im Hotel hat er die Tür versperrt und wollte mich vergewaltigen. Ich habe mich aber nicht anrühren lassen und begonnen, um Hilfe zu rufen. Da hat er mich geprügelt und mir dabei einen Zahn ausgeschlagen, bis ich die Tür aufreißen und davonlaufen konnte. Ich habe unter der Donaubrücke auf den Steinen übernachtet. Ein Polizist hat mich verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Ich erinnere mich, es war ein Freitagabend. Der erste schwarze Schabbes in der fremden Stadt. »Das ist nicht richtig«, sagt Sore Biene. »Sie irren sich. Es war kein Freitagabend, sondern ein einfacher Mittwochabend. Ich erinnere mich genauer. Wir haben uns doch damals das erste Mal getroffen, dort unter der Ferdinandbrücke. Der Polizist hat uns beide geschlagen und beide verhaftet. Wir sind sogar beide in einer Zelle im Gefängnis auf der Elisabeth-Promenade gesessen. Danach hat man uns zur Abschiebung über die polnische Grenze verurteilt. Aber die Kultusgemeinde hat erreicht, dass wir in Wien bleiben dürfen. Man hat uns damals sogar Scheine gegeben, dass wir eine Woche in der Volksküche in der Malzgasse essen dürfen. Erinnern Sie sich nicht mehr, Manje? Danach haben wir bei dieser Jüdin im Keller in der kleinen Schiffgasse gewohnt und haben Arbeit bei dem Kürschner in der Praterstraße gefunden. Das war 5 Jahre vor dem Weltkrieg. Ich wollte nach Argentinien fahren. Ich habe einen Bruder und eine Schwester in Buenos Aires. Aber man hat mich vom Schiff zurückgeschickt wegen meines Auges. Mein Vater war ein Getreidehändler, ein Makler. Die Mutter ist in jungen Jahren gestorben, ich war noch ein Kind. Der Vater hat noch einmal geheiratet und die Stiefmutter war ein böses Weib. Ich war immer mit ihr allein in der Wohnung. Sie hat mich sehr gehasst, immer gestritten, geschrien, mich mit übelsten Schimpfwörtern beschimpft. Ich weinte immer und hatte Angst, ihr ins Gesicht zu sehen. Sie sah aus wie eine richtige böse Hexe. Am Schabbes war der Vater für gewöhnlich zu Hause. Er saß dann beim Tisch, blickte in ein frommes Buch, schwieg nachdenklich und zupfte sich am Bart. Ich saß gern versteckt in einem Winkel und las Geschichten im Bibelkommentar der Stiefmutter. Einmal hat sie mich deshalb bei den Haaren gepackt und mich so weggeschleudert, dass ich mit dem Kopf an das Tischbein gefallen bin und mir ein Auge aufgeschlagen habe. Erst hier in Wien hat man mir ein Glasauge eingesetzt. Während Sore Biene die Erinnerungen aus ihrer bitteren Jugendzeit erzählt, überzieht die Feuchtigkeit der schmerzlichen Trauer ihr lebendiges Auge, während das andere, das blinde, gläserne, tot und gleichgültig vor sich hinblickt. Ah, hier gibt es keinen Schabbes und keinen Feiertag. Hier ist alles immer wie ein Wochentag, sagt Manje mit einem sehnsüchtigen Seufzer. Warum? Fromme Juden gehen auch hier in ihre Synagogen beten. Man hält den Schabbes ein, man feiert Pesach. Zu Rosh Hashanah und Yom Kippur sind fast alle Geschäfte in der Stadt geschlossen, die Cafés sind leer, die Straßenbahnen fahren ohne Fahrgäste. Ja, Juden bleiben überall Juden. Solange man sich nicht taufen lässt, und sogar nach einer Taufe ist man immer noch kein ganzer Goy, sondern bleibt ein halber Jude. Na, was wollen Sie, Manje, wie sollen wir beide einen Schabbes oder einen Feiertag haben? Wir haben nicht geheiratet, wir haben keine Kinder, wir führen kein Familienleben. Wir sind allein wie die Hunde, elend wie ein Stein. Nun, meinetwegen, für mich ist schon alles zu spät. Aber Sie, Manje, Sie können doch noch heiraten, Kinder haben. Sie haben noch Zeit. Wahrscheinlich noch ein paar Jahre Zeit, nicht wahr? Aber ein wenig beeilen müssen Sie sich, weil es kann bald zu spät sein. Die Jahre bleiben nicht stehen, die Zeit läuft. Sorebine verbeißt sich ein weibliches Spottlächeln ihres bläulichen, eingefallenen Mundes, so dass Manja einen scharfen Stich von Scham und heimlicher Furcht im Herzen verspürt. Die roten Schmerzensflecken auf ihren blassen Wangen erblühen noch stärker. Ihre verärgerte Stimme zittert nasal. »Warum rechnen Sie mir meine Jahre vor, Biene? Ich bin viel jünger als Sie. Ich bin nicht die, die 45 geworden ist.« Sorebine zuckt verächtlich mit den knöchern spitzen Schultern, um anzudeuten, dass diese Stichelei ja nicht das Geringste ausmacht. Sie versucht nie, ihr Alter zu verleugnen, und sie hat keine Angst vor der bitteren Wahrheit. Was hat sie schon zu gewinnen oder zu verlieren, wo ihr Leben doch ohnehin schon gescheitert ist? Sie sucht schon nicht mehr das große Glück, und in ihrem erkalteten Herzen ist schon längst jeder Funke Hoffnung erloschen. Und doch belächelt sie jetzt mit verzogenen Lippen die Beleidigung, die sie hinunterschlucken muss. Wie bei einer bösen Katze sprüht ihr lebendiges Auge einen zornigen Funken, während das andere gläserne tot und gleichgültig blickt. Sie sagt leise und verbissen, »Nun, nun, Manje, vor mir brauchen Sie sich nicht so aufzuspielen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich denke, dass Ihnen auch nicht mehr so viel auf die 45 fehlt. Die alte Frau zeigt sich auch schon in ihrem Gesicht deutlich. Wir sind alte Jungfern geworden, wenn ich so sagen darf. Sie sind eine alte Hexe, Biene. Und Sie sind eine junge Braut, Nebich. Wann wollen Sie unter die Huppe treten, hm? Ich werde Brautführerin machen, bei meinem Leben. Wollen Sie schon wieder streiten? Na, fangen Sie an, ich werde Ihnen nichts schuldig bleiben. Wer hat denn Angst vor Ihnen?« Bald darauf schweigen sie, mit müde gesenkten Köpfen, über denen die schwarze Wolke des Leids und der Einsamkeit hängt. Aber Sorebine weiß sehr wohl, wovon sie spricht, denn schon seit einiger Zeit ist Manje in einen Wirbel größter Hast geraten, der sie mit einem verborgenen Drang vorantreibt und auf ihren mageren, krummen Beinen dahinjagen lässt. Aufgeputzt, einen großen grünen Vogel auf dem schiefen gelben Hütchen, die ausgezehrten Wangen rosig gepudert, die Lippen rot geschminkt, läuft sie jeden Schabbes am Abend nach der Arbeit zum Rabbinerseminar in der Taborstraße, um die Vorträge des Herrn Rabbiner Leberherz zu hören. Jedes Mal sitzt sie dann dort in der Bankreihe in steifer Haltung, eingequetscht zwischen dicken, vornehmen Damen, die mit Pelzmänteln ausstaffiert sind und vor Schmuck funkeln, und dicken Männern in schwarzen Röcken mit goldenen Ketten auf den Spitzbäuchen, mit schwarz glänzenden Zylindern hoch wie Schornsteine auf den Kahlköpfen, und sie hört hingerissen der glänzenden Predigt über den Wochenabschnitt zu. Auf dem Podium, beim Pult, steht der Herr Dr. Max Leberherz. Eine kleine, seidene Jarmulke auf dem Kopf, eine goldene Brille auf der langen, edel gebogenen Nase, den schwarzen Rock streng zugeknöpft, das eckig zurechtgestutzte junge Bärtchen glänzend wie von feinstem Salböl und gestützt von einem hohen, blendend weißen, steifen Kragen mit einer breiten, schwarzen Krawatte, die flattert wie ein schwebender Vogel. In einem klaren und hellen Deutsch, mit einer schönen, gedehnten, melodiösen Stimme spricht er über die Lehren unseres Lehrers Moses und dem Propheten Jesajas, Rabbi ben Maimon, mit Versen aus der Tora und Zitaten griechischer Philosophen, mit erhabenen Worten von Dichtern und Denkern über Moral und gute Werke. Er legt sinnend die Fingerspitzen an die hohe Stirn, schließt für einen Moment tiefen Schweigens beide Augen und bewegt die beiden feingliedrigen weißen Hände auf und ab, wie um seine gewichtigen Gedanken damit noch mehr zu vertiefen, die sich um Gott und die Welt, Judentum und Menschheit drehen, und alle paar Augenblicke gleitet die Zungenspitze über die dicken Lippen, als würde ihm jedes Wort den Genuss von süßem Honig verschaffen. Mehr noch als das gesamte vornehme Publikum, das tief beeindruckt und mit Hingabe seiner schönen Predigt folgt, blickt Manje mit ehrfürchtig verschwimmenden Blicken auf ihn und trinkt durstig alle seine fremdartigen, schwierigen Worte in sich hinein, obwohl sie gar nicht versteht, was er mit dem ganzen Gewirr tiefsinniger Gedanken eigentlich sagen will. Wenn sie auch ganz benommen wird vom Klang der fremdartigen, schwierigen Worte, mit denen er die Predigt überschüttet, so spürt sie doch ihr eigenes tiefstes Begehren sehr genau, das tief in ihrer ehrlichen Seele wächst, mit einem festen Vertrauen in das Gute und das grenzenlose Glück. Sie sucht so lange Leberherzens Gesicht, bis ihr scharfer Blick auf seinen Zerstreuten trifft und er sie bemerkt. Am Ende des Vortrags klatscht sie freudig und hitzig Bravo mit dem zufriedenen Publikum und selbst dann noch, wenn alle schon aufgehört haben. Danach, wenn sie ins Freie tritt, in die nächtliche Beleuchtung der elektrischen Lampen, geht sie ihm, als wäre es abgemacht, mit leisen, verstohlenen Schritten bis in die dritte Gasse nach. Auch er verlangsamt bald seine schnellen Schritte, blickt sich immer wieder sorgsam um, ob es auch keiner sieht, bis sie nebeneinander hergehen. Er reicht ihr ängstlich weiche, warme Fingerspitzen und begrüßt sie mit gekünstelter Freundlichkeit. »Guten Abend, grüß Gott, Fräulein Manje Zuckermann, nicht wahr? So ist Ihr Wirtername, was? Wie geht es Ihnen? Sie waren heute bei meinem Vortrag, es war schön, was?« »Guten Abend, Herr Dr. Rabbinerkandidat Leberherz«, beehrt sie ihn mit allen seinen Titeln gleichzeitig. »Jawohl, Sie haben heute sehr schön gesprochen. Lauter erhabene Gedanken. Wirklich wahr.« »So, so, sehr schön«, sagt er zufrieden über das Lob. Aber er hat etwas anderes im Sinn. »Gehen wir ins Kino, was?« »Ja? Nun, kommen Sie ein wenig schneller, schneller.« Er schreitet auf seinen langen Beinen in den schmal gestreiften Hosen zügig voran, und Manje läuft ihm keuchend hinterher, kaum dass sie kurzatmig Luft schöpfen kann. Und so geht das noch 7 Gassen weiter. Dann erst steigen sie in die Straßenbahn und fahren damit bis ans entfernteste Ende des Stadtviertels. In dem kleinen Kino dort kauft er 2 billige Karten und sie sitzen in der hintersten, finstersten Ecke, eingezwängt zwischen Reihen von Menschenköpfen. Manje will immer das aufregende Schattenspiel vorne auf der Leinwand sehen. Menschen wirbeln dort herum mit Gesprächen und Rufen, Eisenbahnen fahren, Reiter jagen dahin, man schießt, man prügelt sich mit Faustschlägen ins Gesicht, Musik ertönt, man sieht fremde Städte, Straßen, Felder, Wälder, Gewässer, schön gekleidete Männer und Frauen, die einander lang auf den Mund küssen, mit gebeugten Köpfen, als ob sie durstig ein Getränk von den Lippen aufsaugen wollten. Aber nie will der Herr Leberherz das Schauspiel sehen, und er lässt auch Manje nicht hinblicken. Er fängt an, verstohlen an ihr herumzunesteln, soweit es nur irgendwie geht. Er zieht sie näher an sich heran, begehrlich, mit seiner weichen, warmen Hand. Und Manje lässt alles mit sich anstellen, beschämt, erregt und erschrocken, geduckt und mit angehaltenem Atem, wie ein Huhn, das der lüstern aufgeblasene Hahn besteigt. Wenn das Spiel auf der Kinoleinwand dann zu Ende geht, einen Moment, bevor es hell wird im Kino, drückt er sich schnell hinaus und verschwindet. Allein, traurig und verlassen, fährt sie dann mit der Straßenbahn nach Hause. Eine gewisse Zeit hat man ihr geglaubt und gehofft, dass aus der Bekanntschaft mit Herrn Leberherz etwas Ernsthaftes werden könnte. Obwohl sie sehr gut verstand, dass sie ihm bei Weitem nicht ebenbürtig war, dass er nur deswegen mit ihr ins Kino ging, weil sie sich von ihm ausnützen ließ, und er wusste, dass sie niemandem davon erzählen würde. Sie wusste auch, dass so einer wie er, ein gelehrter Mann, der auf Doktor Rabbiner studiert, eine reiche Braut wollte, mit viel Geld, mit einer großen Mitgift und aus seiner Klasse. Aber was weiß man? Im Leben geschehen auch Wunder. Es kann vorkommen, dass reiche, vornehme junge Männer, Prinzen sogar, sich ausgerechnet in ein einfaches, armes Mädchen verlieben, sogar wenn es keine besondere Schönheit ist, und es heiraten. Vielleicht wird auch sie, Manje, ein solches Glück finden. Warum auch nicht? Sie ist auch nicht irgendwer. Sie ist ein anständiges Mädchen, tüchtig, ruhig, ordentlich, eine gute Seele. Sie wird ihrem Ehemann eine treue Ehefrau und ihren Kindern eine liebevolle Mutter sein. Sie glaubt, dass sie ihm gefällt und hofft weiter, dass er sich mit der Zeit oder bald schon, vielleicht sogar diese Woche oder schabe sie nach Tagen, nach der Predigt, wenn sie eng umschlungen zusammen im finsteren Kino sitzen, tatsächlich ernsthaft in sie verlieben und sie zur Braut nehmen werde, so wie sie ist. Denn sie hat ihm schon einmal deutlich zu verstehen gegeben, dass sie nur ein armes Arbeitermädchen ist, eine Vollwaise, ohne Geld, ohne Aussteuer und dass sie keinen Groschen Mitgift hat. Er hat geschwiegen dazu, gar nichts darauf gesagt. Das bedeutete, dass es ihm nichts ausmachte. Sie konnte also davon ausgehen, dass sie bereits einen Bräutigam hatte. Aber trotzdem machte ihr eine geheime Furcht das Herz schwer und lag ihr wie ein Stein auf der Seele, dass er bei Weitem nicht ihresgleichen war, sondern ein ausbeuterischer Bourgeois, ein Mensch aus einer anderen Welt, der reichen Klasse, die sie schon ihr ganzes Leben lang hasste und bekämpfte. Sie mochte auch seine weichen, weißen Hände nicht, sein gelbes, fettes Gesicht mit den dicken Lippen und dem gesalten Bärtchen, das einen üblen, üppigen Geruch von Gänseschmalz ausströmte, und sie fühlte keine Spur von Liebe zu ihm. Als Bräutigam hatte sie immer jemanden ihresgleichen gesucht, einen einfachen Burschen, einen ehrlichen Arbeiter, einen, der ordentlich schuftete mit starken Arbeiterhänden und einem gesunden, sonnenverbrannten Gesicht, einen Revolutionär, einen Freiheitskämpfer, der mit ihr zusammen in den Arbeiterverein gehen, Diskussionen führen, Broschüren lesen, Kampflieder singen, Streiks organisieren, bei Demonstrationen mitmarschieren und die rote Fahne tragen würde. Von der Liebe zu so einem Genossen, den sie heiraten würde, hatte sie immer geträumt. Sie würde ihm Kinder gebären, die sie ebenfalls zu treuen Sozialisten und Freiheitskämpfern erziehen würden. Nun, dieses Glück war ihr nicht beschert. Sie war allein geblieben bis ins Alter. Und jetzt würde sie schon nicht mehr wählerisch sein, denn bald konnte es zu spät sein, bald, bald, noch ein Jahr, noch ein weiteres Jahr, und ihr Mutterleib würde sich schließen. Darum hatte sie es jetzt bereits eilig mit Verlobung und Eheschließung, wenn es sein musste mit jemandem, der nicht ihresgleichen war und ohne dass Liebe im Spiel war. Aber es musste zu einem Ende kommen, zu einem Ergebnis. Wer weiß, so war es ihr vielleicht bestimmt. Und so hatte Manje mit sorgenvollem und frohem Gesicht, mit der frischen Röte eines leichten Winterfrostes und in träumerischer Zerstreutheit begonnen, abends nach der Arbeit durch die hell erleuchteten Wiener Straßen zu laufen, um alles für eine Haushaltsgründung zu suchen. In den Zeitungsannoncen fand sie bald eine schöne, geräumige Wohnung, die zu mieten war, mit großen, hellen Zimmern und allen Annehmlichkeiten in einem neuen Haus am Franz-Josefs-Quai. Dann suchte sie in den Schaufenstern nach schönen Möbeln, die man kaufen konnte. Ein weiches, breites Doppelbett, teure Teppiche, rosa Vorhänge, kristallene Leuchter und allerlei nützliches Gerät, mit dem man die Wohnung edel und geschmackvoll ausstatten konnte, wie es zu einem vornehmen Ehepaar passte, zu einem Dr. Rabbiner mit einem guten Gehalt. Sie suchte in den Schaufenstern schöne Kleider aus, Hüte mit grünen Federn, rosa Seidenunterwäsche mit Spitzen, Lackschuhe mit hohen Absätzen, einen teuren Pelzmantel, einen Silberfuchs für den Kragen und sogar Schmuck, einen blitzenden Brillantring in einem mit Atlas ausgeschlagenen Schächtelchen, goldene Armreifen, eine goldene Halskette. Und mit einer besonderen, verborgenen Freude im Herzen wählte sie in den Schaufenstern ein weißes Kinderbett aus, einen schönen Kinderwagen und zarte, seidenrose Windeln, Kinderhemden und Kleider, für die sie einen hohen Preis veranschlagte. Mit dem glücklichen Gesicht einer Schwangeren, die ihr erstes Kind erwartet und jeden Tag damit rechnet, sich ins Kindsbett zu legen, beginnt Manje, eine kleine Mütze für ein Kinderköpfchen zu häkeln. Sie streichelt sie, betrachtet sie zärtlich mit den liebevollen Blicken einer jungen Mutter und in Gedanken versunken summt sie dabei die süße, sehnsüchtige Melodie des heimeligen Wiegenliedes. Und der Jankeles Wiegele steht der goldenes Ziegele, das Ziegele ist gefroren handeln. das wird sein dein Beruf. Rosinkes mit Mandeln, schluf mal jeder Schluf. Ihre Genossin Sore Biene sitzt mit gesenktem Kopf an ihrer Seite des Tisches. Und wem ist sie schweigend in ein Buch vertieft? Auf ihren eingefallenen blauen Lippen liegt ein verbissenes, feines Lächeln von scharfem Spott, der sich auch in ihr halbgeschlossenes, lebendes Auge stiehlt, während das andere, das gläserne, tot und gleichgültig in das offene Buch blickt. Einmal aber, es ist an einem sonnenhellen Sonntagvormittag, marschieren Manje und Sore Biene feiertäglich herausgeputzt in den Frauenreihen einer Arbeiterdemonstration über die Ringstraße. Wie ein Wald von Flammen flattern die roten Fahnen über dem Meer von Köpfen, den vorwärts schreitenden Reihen der Menschen mit ihren froh leuchtenden Gesichtern. Vorne spielt eine Musikkapelle, fröhlich schallen die Messingtrompeten, die wie große goldene Brezel um Männernacken hängen. Pauken ertönen mit hallenden Schlägen, große Messingchinellen wie feurig blitzende Sonnen machen lautes Getöse. Väter lassen Kinder auf ihren Schultern reiten, und mit begeisterter Stimme singen die marschierenden Menschen immer wieder dieselben Arbeiterlieder, die Marseillaise, die Internationale, die im Geräusch der Musikkapelle ertrinken. Die Männer heben die geballten Fäuste in die Luft, die Frauen in ihren eigenen Reihen tragen rote Kopftücher und schwenken die roten Tücher, die sie in Händen halten, und alle marschieren sie mit gemessenen, festen Schritten und rufen mit begeisterten Stimmen: Freiheit, Freundschaft, hoch die Arbeiterklasse, nieder mit der faschistischen Reaktion, es lebe der Sozialismus, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, rot, rot, hurra, hurra! Manje und Sore Biene, ebenfalls mit roten Tüchern auf den Köpfen, die sie im Nacken verknotet haben, und mit roten Tuchfächern in den Händen, gehen in den Frauenreihen des besonderen Abschnitts jüdischer Arbeiter, der am Ende der Demonstration marschiert. Man trägt rote Fahnen, ruft Freiheit und Freundschaft und singt feierlich dieselben Arbeiterlieder, aber in der vertrauten jiddischen Sprache. Wie immer bei Demonstrationen ist Manja in freudig gehobener Stimmung. Sie marschiert mit Schwung, singt mit Begeisterung alle Lieder mit, schwenkt das rote Tuch und skandiert mit Inbrunst alle Parolen mit. Der Weg führt vorbei am Rathaus mit seinem Turm, am Parlament mit den griechischen Säulen, an den Denkmälern, dem alten steinernen Burgtor und den prächtigen Bauten. Aber plötzlich greift ihr etwas eiskalt ans Herz. Sie fühlt, wie sich Sore Biene, die neben ihr marschiert, das verstohlene Spottlächeln auf dem eingefallenen Mund verbeißt. Ihr lebendes Auge hält sie mit scheinbarer Verschämtheit gesenkt, aber das andere, das gläserne Auge, blickt nach vorne, offen, mit dem Blick toter Gleichgültigkeit. Und Manje wendet sich mit konfusem Blick in dieselbe Richtung und sieht, dass drüben aus dem noblen Imperial Café mit seinen breiten, klaren Fensterscheiben ein hochgewachsener Mann mit einem hohen, glänzenden Zylinder auf dem Kopf heraustritt. Er hält sich steif aufrecht in seinem fest zugeknöpften schwarzen Anzug, als ob er einen Stock verschluckt hätte. Die dicken Lippen sind von einem frischen, fleischigen Rot und das gestutzte braune Bärtchen über dem weißen Kragen ist glänzend fett gesalbt. An seinem Arm tänzelt eine vornehme, kleine und dicke junge Frau, die mit einem weiten Pelzmantel ausstaffiert ist. Weiches, rundes Mondgesicht mit schmierig-rosigem Puder, ein fettes Doppelkinn, das wie ein kleines, umgebundenes Fässchen auf der herausgestreckten Brust liegt. Sie trägt einen gelben Samthut, über dem ein großer grüner Vogel schwebt und funkelt vor Schmuck mit einer dicken Goldkette um den Hals, Brillantringen an den Fingern und vielen Goldbracelets an beiden Handgelenken. »Ha, schau nur«, sagt Manje blass und verwundert, »das ist doch er, der Herr Leberherz, mit seiner reichen Braut. Ach, soll der Teufel seinen krepierten Vater, so wahr ich lebe.« Das Paar ist am Straßenrand stehen geblieben und wartet, bis die Demonstration vorübergezogen sein würde, um dann die Straße zu überqueren und den Weg in Richtung Stadtpark fortzusetzen. Jetzt ist Manja bereits wieder übermütig geworden. Als sie an dem Paar vorbeigeht, das Arm in Arm am Straßenrand steht, fächelt sie hitzig mit dem Tüchlein und mit der fröhlich frechen Stimme der Kinder der Armut schreit sie ihm direkt ins Gesicht. »Herr Dr. Rabbiner Leberherz, Freiheit, hoch die Arbeiterklasse, nieder mit der Bourgeoisie, es lebe der Sozialismus, Freiheit, rot, rot, rot!« Er verzieht merklich die feine Nase, als ob ihm vor irgendeinem Gewürm ekeln würde, und sagt mit würdevollem Zorn, »So was, eine Schande, wirklich wahr!« Die Braut wiederum hat mit weiblichem, sachverständigen Blick Manjes magere Gestalt mit den roten Hitzeflecken im blassen Gesicht von oben nach unten abgemessen und lächelt verächtlich, böse mit dem ganzen Doppelkinn und sagt zu ihrem Bräutigam, »So eine freche polnische Judenschickse, komm mit nach Haus, mein lieber Max.« In alle Klassen, wo man geht, hört man Sabastokes. Jinglach, Mädlach, Kind und Kate, schmusen Pumpe Bockes. Jinglach, Mädlach, Kind und Kate, schmusen Pumpe Bockes. Genug schon wieder Horven, genug schon Borgenleien. Macht das Sabastokes, lau mir Brüder sich befreien. Macht das Sabastokes, lau mir Brüder sich befreien. Brüder und Schwestern, lau mir den Kräften die Hände. Lau mir Nikolaikelen, verbrechen die Wände. Wir gehen zusammen, lohm mir Nikolai kennen, begraben mit der Mann. Hey, hey, da neue Polizei, da neue Samen der Schaden, Brasse. Nächsten hat er geführt, hat der Gelle mich, heute ist er geboren, der Kapital. Hey, hey, da neue Polizei, da neue Samen der Schaden. Alle wollt ihr gewinnen auf Flammen, boy. Alle wollt ihr gewinnen auf Flammen, boy. Alle wollt ihr gewinnen auf Flammen, boy. Alle wollt ihr gewinnen auf Flammen, boy. Alle wollt ihr gegeben jede Freude. Alle wollt ihr gewinnen auf Flammen, boy. Means how I wish, I hope, I pray. Alle wollt means how I wish, I hope, I pray. And when you really wish and hope and pray, luck is bound to come around your way. I wish I were a keg of beer. I wish I were a keg of beer. And if I ever were a keg of beer, you would quench your thirst with me, my dear. I wish I were an apple tree. And if I only were an apple tree, all my apples I would give to thee. I wish I were a bumblebee. And if I only were a bumblebee, will you all my pretty I would give to thee. Beim Altwarge in der Wiener Jiedengass. Zwei kitschige Bilder gucken mit Beetle auf narrische Häusen. Hallisch der Tag, auf einen brudigen Kranz von papierene Reusen. Die Sonne ist heint fett und schwitzt auf die Bärd, was verwianen und schmelzen. Genitzt a Bett, Veraltkeit zum Fell von zwei haarige Pelzen. Wie alt ist da alt? Der Jied und das Weib und die Klugschaft von Kinder und krätzige Bettler, was krächzen verschauert dem Nachtkrächz, a Blinder. Wie alt ist da Miet? Und wer kennt die Mietkeit von Altkeit der Schatzen? Es behalt sich mein Herz verschreck in die Lächer von greuen Matratzen. Beim Altwarentandler, Wiener Judengasse. Zwei kitschige Bilder schauen mit Verachtung auf grelle Hosen. Verblüht der Tag auf dem schäbigen Kranz papierener Rosen. Die Sonne ist heut fett und schwitzt auf den Bärten, die welken und schmelzen. Da gähnt ein Bett, ein vermodertes Fell aus zwei haarigen Pelzen. Wie ist da alles alt? Der Jude, die Frau und die Klugheit der Kinder und krätzige Bettler, sie krächzen rostig den Nachtruf, a Blinder. Wie ist alles müd? Doch wer kann schon die Müdheit des Alters schätzen? Es versteckt sich mein Herz vor Angst in den Löchern grauer Matratzen. Tates Mames Kinderlach, Boyen Barrikaden. Tates Mames Kinderlach, Boyen Barrikaden. Auf die Gassen gehen herum, Arbeiter ertragen. Auf die Gassen gehen herum, Arbeiter ertragen. Das Lied, was ich vielleicht ist, der Eusingen, Tates Mames Kinderlach, Boyen Barrikaden. Aber angeschrieben, dachte ich mir mit der Jahr 15, ich ja noch mehr mit 20 Jahren zurück. Dann wurde es geschrieben, dann war die Arbeiterjugend von Dillner. Tates Mames Kinderlach, Boyen Barrikaden. Auf die Gassen gehen herum, Arbeiter und Traden. Tates Mames Kinderlach, Boyen Barrikaden. Auf die Gassen gehen herum, Arbeiter und Traden. Stuba weg auf der Fabrik. Wette schönen Stiebelen, ich komm in heim zurück. Zwei zum Gott die Kinder, lacht der Tate wird nicht kommen. Sie ist der Tate heimt in Gas mit sein Bix vernommen. Sie ist die Mame euch weg in Gas verkäufen Apple. Stehen im Kirch vor Joss und Teddy Teller mit dem Teppel. Es wird mit seinem Kind wetschere, so trane Lady Jaden. Weil die Mame ist er weg zu helfen den Taten. kleinen Stiebel. Los in Tachapulle ist er an im kleinen Stiebel. Dabei geflogen Hannelen gemacht in Wandergriebel. Dabei geflogen Hannelen gemacht in Wandergriebel. Ui, was ist das Hannele, Kinder, kommt mit mir. Ui, was ist das Hannele, Kinder, kommt mit mir. Mutchen nimmt die größte Korb, nee, ich geh die Tier. Mutchen nimmt die größte Korb, nee, ich geh die Tier. Die Schufladen von Kamon mit einem alten Fass. Die Schufladen von Kamon mit einem alten Fass. Barrikade stellen wir auf in mit dem Gras. Barrikade stellen wir auf in mit dem Gras. Aufgestellt im Stiebel nicht auf keine. Die Barrikade aufgestellt im Stiebel nicht auf keine. Läufen Polizei vorbei, die Kinder waffen Steine. Läufen Polizei vorbei, die Kinder waffen Steine. Was will, wenn wir was Schönes tun, Herr Harman? Das war Nachttaxi. Mit der Erzählung Die kleine Manje von Abraham Moshe Fuchs, übersetzt von Thomas Soxberger, den Gedichten Im Hurenhaus und Beim Altwandhandler von Mendel Neugreschel, übersetzt von Gabriele Kohlbauer-Fritz, mit Musik von den Barry Sisters und den Plasmatics. Also dann, gute Nacht, Dobranoc, Igeceler, Bonsoiré, Agite Nacht.